Kapitel 4 von Das Tier im Walde von Therese Rie. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was nun geschah, stürzte mit solcher Plötzlichkeit und Verwirrung auf mich herab, dass ich Mühe habe, mich der Einzelheiten zu entsinnen. Doch ich weiß, dass der Förster sich mächtig vor mir aufpflanzte und erklärte, ich sei sein werter Gast und er bürge für meine Unschuld, wessen man mich auch beschuldigen möge. Dann fand auch ich meine Sprache wieder und fragte, was ich denn eigentlich verbrochen haben sollte. Das würde ich Gelegenheit haben, auf dem Bezirksgericht unten zu gestehen, meinte der Inspektor. Er habe vom ersten Augenblick an Verdacht auf einen gehabt, der sich so grundlos in der Gegend aufhalte, und die zwei Morde, die sich während meiner Anwesenheit im Forsthause in dessen Umgebung zugetragen hätten, sprächen mancherlei. Was es mit den zurückliegenden Geschehnissen für eine Bewandtnis habe, werde die Untersuchung erweisen. Ich sagte, dass ich erst vor wenigen Tagen aus Wien hierher gekommen sei, was mein Reisegefährte, den ich unten im Tal zurückgelassen hatte, bestätigen könne. Was aber die beiden Untaten der allerletzten Zeit beträfe, so hätte ich in den fraglichen Nächten das Forsthaus überhaupt nicht verlassen. Dies bestätigte der Förster, aber der Inspektor fragte ihn, wieso er, der doch seine nächtlichen Reviergänge täte, dies so genau wissen könne. Er ist unmittelbar nach dem Ertönen des Schreis kaum ein paar Minuten danach zu uns in die Stube gekommen, erklärte Agnes bleich und erregt. Der Inspektor meinte, man könne rasch laufen, wenn man von der Angst gejagt werde. Und was die Zeitangaben des schönen Geschlechtes beträfe, so habe ihn seine Praxis gelehrt, dass dieses zwischen ein paar Minuten und einer Viertel- oder halben Stunde keinen Unterschied zu machen wisse. Ob denn jemand in der Zeit unmittelbar vor dem Schrei bei mir gewesen sei? Ich sah einen leuchtenden und trotzigen Blick in Agnes Augen treten und las auf ihren Lippen, wie sie die Lüge formte, ich war bei ihm. Aber bevor sie sie noch ausgesprochen, meinte ihre Mutter, die aus dem Haus gekommen war, eilfertig, sie und ihre Tochter hätten angekleidet in ihrer gemeinsamen Schlafstube gelegen, und ich wäre erst später zu ihnen heruntergekommen. »Ob denn die Haustür verriegelt gewesen sei?« fragte der Inspektor. »Zumeist wohl«, sagte sie, »aber während der Reviergänge des Försters würde dies nicht so streng gehandhabt, um ihm das Ein- und Ausgehen zu erleichtern. Ob es somit nicht möglich gewesen wäre, dass ich still und ungehört meine Kammer hätte verlassen können, wie dies ja auch Martin aus irgendeinem unbekannten Grunde getan habe.« »Ja«, meinte die Försterin, »möglich sei das schon gewesen.« Ich staunte, wie bereitwillig die gute Frau, die vielleicht noch vor einer halben Stunde entschlossen gewesen war, ihren künftigen Schwiegersohn in mir zu erblicken, ihre zwar wahrheitsgemäßen, aber für mich in dieser Form doch belastenden Aussagen gab, und ich sah, wie ein unwilliger Blick des Försters sie traf. Aber er prallte ab an ihrer Dummheit. Alles wäre mir gleichgültig gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie Agnes dachte. Sie stand abgewandt, und ihre Haltung drückte den tiefsten Schmerz aus. »Vorwärts«, sagte der Forstinspektor, »unten vor dem Gericht wird sich alles zeigen.« Die Gendarmen nahmen mich in ihre Mitte. »Ich werde mir die Ehre geben, den Herrn zu geleiten«, sagte der Inspektor mit seiner kalten, höhnischen Stimme. »Wenn ich selbst auch lange die Version der Unfälle vertreten habe, so ist es angesichts so wichtiger Tatsachen keine Schande, seine Meinung zu ändern.« Ich ging, ohne mich umzusehen. Ich wusste, dass das Zeugnis meines Freundes meine Unschuld entschieden darlegen musste und dass ich mir in aller Ruhe meine Argumente zurechtlegen würde. Dennoch war es fürchterlicher, als ich sagen kann, als Verbrecher von hier fortgeführt zu werden, der ich als freiester Mensch hergekommen war. Indessen sagte ich mir, dass jeder Widerstand meine Lage nur verschärfen konnte. Auf unserem Weg trafen wir eine Gruppe von Holzarbeitern und Köhlern, die aufgeregt das Unglück besprachen. Der alte Michel war unter ihnen. Als er unseren traurigen Zug gewahrte, schien er zu begreifen. »Der Teufel! Der Teufel!« zischte er mit einem Blick auf den Forstinspektor, der sich ein wenig abseits hielt. wie man mitten im grenzenlosesten Elend oft auf das Unbeträchtlichste achtet, so musste ich jetzt ein wenig darüber lächeln, dass der alte Michel zwar die Existenz des Teufels leugnete, aber doch kein anderes Wort wusste, wenn es galt, seinen Abscheu auszudrücken. So waren sie alle hier im Walde. Sie leugneten und glaubten. Nun ging es hinab inmitten des goldgrün durchleuchteten Waldes, auf dessen Moos- und Nadelboden Goldkringel zitterten. Die Tannen standen gegen den blauesten Himmel, und eine wundervoll harzige Kühle umduftete uns. Wie aber hätte ich mich dessen freuen können? Der Weg hinab war steil und beträchtlich kürzer als jener, den ich im Nebel irrend im Zickzack heraufgenommen hatte. Allmählich sah ich Bekanntes wieder. Wir kamen auf die Waldstraße, dann ins Freie, dann tauchte der See und die ersten Häuser auf. Waren es wirklich nur 3 Tage, die ich hier gewandert war? Es schienen mir ebenso viele Ewigkeiten. Von dem, was nun geschah, sind in meinem Gedächtnis nur einzelne Momente übrig geblieben. Ich weiß, dass ich unter Begleitung des halben Städtchens in ein Amtsgebäude geführt wurde, dass ich zum ersten und letzten Male in meinem Leben die Bekanntschaft mit einer Gefängniszelle machte und dass man mich schließlich im Beisein des Faustinspektors, dem Bezirksrichter, vorführte, der mir wie ein Bruder des Inspektors erschien, obgleich er nicht die geringste körperliche Ähnlichkeit mit jenem aufwies. Aber es war der gleiche kalte Amtsblick in beiden Gesichtern, und es schien mir, als ob die beiden Männer Ball mit mir spielten und mich einander zuwürfen. Der Freund, auf dessen Zeugnis ich so sehr baute, hatte gleich nach Empfang meiner Botschaft den Ort verlassen, vermutlich weil sein Liebesabenteuer nicht die gewünschte Wendung genommen und nicht hinterlassen, wohin er sich zu begeben gedächte. Das war schlimm für mich, denn wenn man ihn schließlich auch auffinden musste, so konnte Zeit darüber vergehen. Freilich blieb noch der Wirt, der aussagen konnte, dass ich bei ihm genächtigt hatte. Doch das Betragen dieses wackeren Mannes, der zur Zeugenaussage vorgeladen wurde, veränderte sich gewaltig, als er den werten Gast in einen Angeklagten verwandelt fand. Ich sei allerdings vor 4 Tagen mit meinem Freund hier bestaubt von einer Wanderung bei ihm angelangt, aber ob ich wirklich direkt von Wien und aus der Linzer Richtung gekommen sei, wie ich es angegeben, das könne er nicht wissen. Verdächtig sei ihm sofort gewesen, dass mich seine Warnungen, Unsicherheit und Wetterlaunen betreffend, nicht hätten zurückhalten können, und dass ich vor lauter Begierde, allein zu sein, meinen Freund im Stich gelassen hätte. Diese Aussage wurde zu Protokoll genommen. Ich wandte mich nun an den Richter und fragte ihn, was ich seiner Meinung nach mit diesen Untaten denn eigentlich hätte bezwecken sollen. Alle Wertsachen seien, wie festgestellt, bei den Opfern verblieben, und mein eigener, gut gefüllter Säckel beweise doch zur Genüge, dass es mir um Bereicherung, den gewöhnlichen Anlass zu Mordtaten, nicht zu tun gewesen sein könne. Hier unterbrach mich der Forstinspektor, der das Amtszimmer während meiner Einvernahme keinen Augenblick verließ, und meinte, es würde sich im Laufe der Verhandlung schon zeigen, wie ich zu dem gut gefüllten Säckel gekommen sei. Ich würdigte ihn keine Antwort, und fragte den Richter, indem ich auf meine schwachen Arme wies, ob diese wohl geeignet sein würden, Menschen waffenlos zum Tode zu bringen. Wieder warf der Inspektor ein, es sei noch kein großes Kraftstück, ein Mädchen wie die Sennenmarie anzufallen, und was den Martin anbelangt, so habe seine Leiche den Eindruck gemacht, als ob er sich erbittert gewehrt hätte. Es sei aber bekannt, dass von Mordlust befallene Menschen im Augenblick ihrer Tat über Kräfte verfügten, die man ihnen sonst niemals zutrauen könne. Ich fühlte, dass der Inspektor ein besonderes Interesse daran haben musste, mich als den Schuldigen hinzustellen. Mir blieb nur übrig, mein eigenes Erlebnis bei meinem Aufstieg in den Wald zu erzählen, und obgleich ich ahnte, wie es aufgenommen werden würde, fragte ich, ob die Herren denn nie gehört hätten, dass im Walde seltsame und unheimliche Dinge vor sich gingen, an deren Erklärung menschlicher Scharfsinn scheitern musste. Der Inspektor wollte wütend auffahren. Der Richter winkte ihm Ruhe zu und sagte zu mir in sachlichem Tone: »Wir sind hier, um Sie zu hören. Erzählen Sie uns alles, wovon Sie glauben, dass es zur Sache gehört.« Das stärkte mein Vertrauen. Ich erzählte von den Dingen, von denen der Wald voll war, an die ich selbst Glauben hatte, denn ich hatte sie ja erlebt. Ich berichtete mit voller Ausführlichkeit mein Abenteuer unter dem Felsen. Ich sprach lange, und es schien mir, dass ich überzeugend gesprochen hätte, denn ich fühlte, dass ich hier eher Furcht für das wecken musste, woran irdische Vernunft zerschellte. An dem Gesicht des Richters veränderte sich kein Zug. Als ich geendet hatte und ihn erwartungsvoll ansah, sagte er: »Ich habe Sie ausreden lassen, um zu sehen, wie weit die Schamlosigkeit geht, mit der ein Mensch, der gute Schulen und sogar die Malerakademie absolviert hat, einem akademisch gebildeten Mann seine törichten Märchen aufzutischen wagt. Ich gestehe, dass dies alles meine Begriffe übersteigt. Nach Ihrer Art zu sprechen, glaubte ich, auf eine gewisse Intelligenz bei Ihnen schließen zu sollen. Diese Art, sich zu verantworten, zeugt nicht davon.« »Die Intelligenz wird im Umgang mit dem Köhler Michel etwas gelitten haben«, warf der Inspektor ein, »denn dieser alte Idiot war ja der Lieblingsumgang des Herrn.« Diese hämischen Worte und die Erwähnung des Köhler Michel rückten plötzlich den Verdacht in unmittelbare Nähe, den der Alte hatte durchschimmern lassen. Es war klar, dass hier ein Unschuldiger büßen sollte. Und rasend vor Wut, meiner Sache fast gewiss, trat ich ganz nahe an den Inspektor heran, blickte ihm tief in die Augen und rief: »Sie selbst, Herr Inspektor, wissen wohl am besten, wer der Schuldige ist.« Der Inspektor war erschrocken zurückgetreten. Der Richter packte mich bei den Fäusten und zog mich vom Inspektor weg, indem er sagte: »Es ist ein Irrsinniger, ich habe es gleich gewusst.« Er behielt mich scharf im Auge, ob ich einen neuen Überfall plane, und als ich dies nicht tat, sagte er, als ob ich gar nicht im Zimmer gewesen wäre: »Es stimmt alles, die Fantasien, der Blutrausch, die Gewalttätigkeit. Ein gefährlicher Verrückter. Wir wollen ihn hier unter sicherem Verschluss behalten und mit dem nächsten Sträflingstransport zur Stadt ins Narrenhaus schicken.« Dass man mich für irrsinnig hielt, machte mich völlig verzagt. So viel begriff ich, dass es leichter ist, einer Mordanklage standzuhalten, als seine gesunde Vernunft zu beweisen. So erklärte ich möglichst ruhig, ich sei vollkommen klar. Der Richter sagte trocken, ich möchte dies beweisen, indem ich ernste Männer nicht zum Narren hielte. Ich bekam noch einige Fragen vorgelegt, die ich wahrheitsgemäß beantwortete. Dann wurde ich in meine Zelle abgeführt. Ein Hass schüttelte mich gegen meinen Verderber. Ich begriff den alten Michel nur zu gut. Wie oft ich im Verlauf dieser Zeit den Weg von meiner Zelle zum Richter zurückgelegt habe, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Inspektor, der in der Stadt Wohnung genommen hatte, immer dabei war und mich mit seinen Fragen in die Enge zu treiben trachtete. Ich erfuhr, dass ein Beamter aufs Forsthaus geschickt worden war, um die Aussage des Försters aufzunehmen, der sein Revier nicht verlassen durfte, und dass diese zu meinen Gunsten ausgefallen war. Dagegen erschienen die Försterin und Agnes persönlich im Amtsgebäude, um auszusagen. Die Försterin tat es, wie sie es schon vorher getan, ohne mich zu beschuldigen, aber auch ohne mich zu entlasten, und starrte mir dabei neugierig ins Gesicht. Agnes dagegen sagte vollkommen entlastend für mich aus, was von Seiten des Inspektors ein paar höhnische Zwischenbemerkungen zur Folge hatte. Sie sah sehr bleich, fast aschfarben aus. Ihre geschmeidige Gestalt schien wie zerbrochen. Das tat mir weh, und doch wohl, denn ich konnte es als Zeichen des Schmerzes um mich deuten, wenn sie mir nur hätte in die Augen sehen wollen. Allein sie vermied es voll Angst. Es wurden noch ein paar Köhler und Holzfäller vernommen, die mich zu verdächtigen suchten, den gesehen oder nicht gesehen haben wollten, und jede Aussage sorgsam aufgezeichnet. Wie lange diese Zeit gewährt hat, ob Tage oder Wochen, ich vermöchte es nicht zu sagen. Ich war stumpf und wie ausgelöscht. In meinem Innern sagte mir etwas, dass ich aus dieser Prüfung heil hervorgehen solle. Aber wie lange sie wären und was ich bezahlen musste, wusste ich nicht. Lag die Stadt im Sonnenschein, umhüllte sie Nebel, mir konnte es gleichgültig sein. Einmal hörte ich ein Prasseln von dichten Tropfen an meinem hochgelegenen Zellenfenster. Ich dachte, es regnet. Es regnet schon wieder. Aber es schien mir, als könne ich mir kein Bild mehr davon machen. Dann, ich hatte jede Hoffnung auf eine rasche Wendung aufgegeben, ereignete sich etwas Überraschendes. Der Wärter hatte mir eben meine Abendsuppe hereingebracht und ich verzehrte sie, auf meiner Pritsche sitzend, ohne Hunger, nur um nicht von Kräften zu kommen, als ein Schlüssel sich im Schloss drehte. Der Riegel wurde zurückgeschoben, zwei Gendarmen traten ein und stellten sich zu beiden Seiten der Tür auf. Sie salutierten, und der eine sagte respektvoll, der Herr möchte sich zum Herrn Bezirksrichter hinüber bemühen. Der Herr ist frei. Ende von Kapitel 4, gelesen von Hokuspokus.